Die Furcht vor der Arbeitslosigkeit ist so mächtig, weil jeder arbeitslos werden kann. Deshalb identifiziert sich jeder ein Stück weit mit dem Schicksal der Arbeitslosen, aber nur so sehr, wie man sich beispielsweise mit Verstorbenen identifiziert. Man hat Angst vor dem Tod und verdrängt sie doch die meiste Zeit. Trotz der latenten Identifikation ist es deshalb meiner Ansicht nach ein Fehler, in Milieustudien und vergleichbaren Beschreibungen die Arbeitslosen mit anderen Gruppen, die wenig Geld haben, aber dafür arbeiten, zusammenzuwerfen. Es ist ein beliebtes Vorurteil, dass Hartz-IV-Empfänger und Menschen, die man als die Unterschicht bezeichnet, besonders häufig AfD und andere rechte Parteien wählen. Den Erfolg der AfD mit dem Wahlverhalten von Arbeitslosen zu erklären, ist allerdings schon rechnerisch verrückt. Im Dezember 2018 waren von 5,8 Millionen Leistungsberechtigten, also Empfängern von Arbeitslosengeld, etwa 1,9 Millionen Kinder unter 18 Jahren, die überhaupt nicht wählen dürfen. Das Milieu der Abgehängten, das ergab eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, wählt zwar häufig rechts, ist aber sehr klein, nur etwa 5% der Bevölkerung zählen dazu und von diesen 5% geben 60% an, überhaupt nicht zu wählen. Der Rechtsruck in Deutschland liegt also auf keinen Fall allein oder auch nur wesentlich an den Arbeitslosen, denn sie können schon rein zahlenmäßig keinen politischen Druck ausüben. Selbst wenn alle Hartz-IV-Empfänger im Land eine einzige Partei wählen würden, bliebe diese unter der 5%-Hürde.